Am 24. Oktober 1917 beginnt offiziell die Revolution in Russland unter der Führung Lenins. Lenin selbst sagt bei einer Gelegenheit, Zitat, der Sieg der proletarischen Revolution in der ganzen Welt ist sicher. Die Gründung der Internationalen Räterepublik wird kommen. Zitat Ende. Diesem Spruch folgend wird für den 15. Oktober 2011 aufgerufen, Zitat, 15. Oktober, vereinigt für einen weltweiten Wandel. Am 15. Oktober werden Menschen aus der ganzen Welt auf die Straßen und Plätze gehen. Von Amerika bis Asien, von Afrika nach Europa protestieren die Menschen, um ihre Rechte zu fordern und eine wahre Demokratie zu verlangen. Nun ist es Zeit, uns alle einem globalen, gewaltfreien Protest anzuschließen. Da haben die Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit. Und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17. Jahr. Die herrschenden Mächte arbeiten zum Vorteil einiger wenigen und sie ignorieren den Willen der überwiegenden Mehrheit sowie die humanen und Umweltkosten, die wir alle zahlen müssen. Diese unerträgliche Situation muss ein Ende haben. Vereinigt in einer Stimme werden wir den Politikern und den Finanzeliten, denen sie dienen, sagen, dass es an uns, den Bürgern, ist, über unsere Zukunft zu entscheiden. Wir sind keine Waren in den Händen der Politiker und Banker, die uns nicht vertreten. Am 15. Oktober werden wir uns auf der Straße treffen, um den weltweiten Wandel, den wir wollen, zu beginnen. Wir werden friedlich demonstrieren, reden und organisieren, bis wir es geschafft haben. Es ist Zeit, uns zu vereinen. Es ist Zeit, dass sie uns zuhören. Menschen der Welt, mobilisiert euch. Am 15. Oktober. Zitat Ende. Es besteht natürlich keinerlei Bezug zu dem berühmten Satz am Ende des Manifests der Kommunistischen Partei, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Auf der Website wird noch erklärt, Zitat, wir wissen, dass die Mächte global sind, dass wir in einer globalisierten Welt leben und daher unsere Antwort ebenfalls global sein sollte. Zitat Ende. Zu behandelnde Themen seien unter anderem Umwelt, keine Kernenergie, die Umwelt schützen, Banken, die Märkte kontrollieren und Bildung, kostenlose und öffentliche Bildung. Und weiter, Zitat, wir wollen entscheiden, was unsere Länder sein sollten, anstatt von Diktatoren, Märkten oder Regierungen, die dem Volk nicht zuhören. Und sobald wir die Macht zurückerlangen, werden wir die spezifischen Antworten auf unsere Probleme finden. Zitat Ende. The Marxist-Leninist, eine Website, die sich selbst als revolutionär-kommunistisch bezeichnet, berichtet, Zitat, der Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus wurde weltweit gleichzeitig am 15. und 16. Oktober veranstaltet. Zitat Ende. Die Aktion zum 15. Oktober ist bzw. war ein Teil der Occupy-Bewegung. Auf der Website der deutschen Abteilung ist gleich auf der Startseite Folgendes zu lesen. Zitat, es ist an der Zeit, Dinge zu verändern. Zeit, miteinander eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Das Problem ist, in ihrem momentanen Zustand sorgen unsere Regierung und das Wirtschaftssystem nicht für diese Prioritäten, sondern stellen sogar auf vielerlei Weise ein Hindernis für menschlichen Fortschritt dar. Die Gier nach Macht und deren Beschränkung auf einige wenige Menschen bringt Ungleichheit, Spannung und Ungerechtigkeit mit sich, was wiederum zu Gewalt führt, die wir jedoch ablehnen. Und hier wird es interessant, das veraltete und unnatürliche Wirtschaftsmodell treibt die gesellschaftliche Maschinerie an, einer immerfort wachsenden Spirale gleich, die sich selbst vernichtet, indem sie nur wenigen Menschen Reichtum bringt und den Rest in Armut stürzt. Bis zum völligen Kollaps. Ziel und Absicht des derzeitigen Systems sind die Anhäufung von Geld, ohne dabei auf Wirtschaftlichkeit oder den Wohlstand der Gesellschaft zu achten. Ressourcen werden verschwendet, der Planet wird zerstört und Arbeitslosigkeit sowie Unzufriedenheit entsteht. Wir wollen Gleichheit, Fortschritt, Solidarität, kulturelle Freiheit, Nachhaltigkeit und Entwicklung, sowie das Wohl und Glück der Menschen müssen als Prioritäten einer jeden modernen Gesellschaft gelten. Es gibt Grundrechte, die unsere Gesellschaft gewähren muss. Und jetzt kommt's. Das Recht auf Wohnung, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Bildung, politische Teilhabe, freie persönliche Entwicklung und das Recht auf Konsum von Gütern, die notwendig sind, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Mit anderen Worten, es wird die Abschaffung des Privateigentums und die Einführung des Kollektiveigentums gefordert. Umverteilung in Reinform. Wenn wir es als Gesellschaft lernen, unsere Zukunft nicht mehr einem abstrakten Wirtschaftssystem anzuvertrauen, das den meisten ohnehin keine Vorteile bringt, können wir den Missbrauch abschaffen, unter dem wir alle leiden. Zitat Ende. Mit dem veralteten und unnatürlichen Wirtschaftsmodell, welches nur wenigen Menschen Reichtum bringt und den Rest in Armut stürzt, ist ganz offensichtlich der angebliche Kapitalismus gemeint, der in weiten Teilen der Erde herrscht. Oder ein Wirtschaftssystem basierend auf Privateigentum und Markt. Dass das tatsächliche Problem, der sehr hohe bereits vorhandene Grad an Kollektivismus, Planwirtschaft und Umverteilung ist, kann natürlich getrost ausgeblendet werden, wenn es darum geht, seine Ideologie zu rechtfertigen. Ein Satz wie Ziel und Absicht des derzeitigen Systems sind die Anhäufung von Geld, ohne dabei auf Wirtschaftlichkeit oder den Wohlstand der Gesellschaft zu achten, räumt jeden Zweifel bezüglich des ideologischen Hintergrunds aus dem Weg. Die sogenannten Grundrechte sind noch aufschlussreicher. Ein bedingungsloser Anspruch auf die Früchte der Arbeit anderer. Von individueller Freiheit in jeder Hinsicht, vor allem der wirtschaftlichen, hingegen natürlich kaum ein Wort. Dass die Mehrheit der geforderten Grundrechte bereits international verbindlich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben sind, ist den Autoren offensichtlich entgangen. Schon nach einer so kurzen Untersuchung der Bewegung können ihre Ziele mühelos auf den Punkt gebracht werden. Und zwar: ein weltweiter friedlicher Aufstand der Massen, welcher das Ersetzen des gegenwärtigen Systems durch ein globales System von Umverteilung, Planwirtschaft und Kollektiveigentum fordert. Der Ursprung und der Hintergrund der Bewegung sei erstmal dahingestellt. Alleine die offiziellen finanziellen und/oder ideologischen Unterstützer sind jedoch bereits interessant genug, wenn auch im Grunde nicht mehr überraschend. Unter anderem befinden sich darunter folgende Namen: die Kommunistische Partei der USA. Auf ihrer offiziellen Website schreibt die Partei, Zitat: "Wir begrüßen die Occupy Wall Street Bewegung, welche tiefer Wut über wirtschaftliche Ungleichheit eine Stimme gibt." Zitat Ende. Die Regierung Nordkoreas. Sie nennt die Ereignisse im Zusammenhang mit der Occupy-Bewegung von Oktober 2011, Zitat: "den größten Protest gegen den Kapitalismus in über 300 Jahren. Zitat Ende. Sie bestätigt auch meine vorangegangene Behauptung bezüglich der Klarheit der Aussagen der Occupy-Bewegung. Zitat: "Die Protestler erweitern nun ihre Reihen, nachdem sie Slogans hervorbrachten, die in ihrer Natur klarer waren. Wie Gleichheit, Demokratie und Revolution." Und, Zitat: "die amerikanischen Protestler bestimmten den 15. Oktober zum Tag internationaler Bewegung. Das arbeitende Volk aufrufen, darauf zu reagieren." Zitat Ende. Lesen Sie den Kommentar der Korean Central News Agency zur Occupy-Bewegung ganz. Es wird Ihnen ein Licht aufgehen. Die Socialist Party USA. Industrial Workers of the World. Die Kommunistische Partei Chinas. International Bolshevik Tendency. International Socialist Organization. Die Marxist Student Union, Freedom Road Socialist Organization, die Party for Socialism and Liberation. Letztere schreibt in der Überschrift eines Artikels, Zitat: "Occupy LA hat einen militanten, antikapitalistischen Staat." Zitat Ende. Mikhail Gorbatschow, der ehemalige Präsident der Sowjetunion und angebliche Erfinder der Perestroika und Abschaffer des Kommunismus in Osteuropa, kommentierte ebenfalls im Oktober 2011 Occupy Wall Street. Am 19. Oktober sagte er folgendes im Alan P. Kirby Fieldhouse. Zitat: "Wir ernten die Konsequenzen einer Strategie, welche für Kooperation und Partnerschaft, dem Leben in einer neuen globalen Situation nicht förderlich ist. Menschen fragen, warum wollen unsere Führer alles auf Kosten des Volkes entscheiden? Zitat Ende. Die Universität, an der Gorbatschow dies äußerte, kommentierte, Zitat, Gorbatschow bezog sich auf die Serie von Aufständen auf der ganzen Welt, einschließlich der Occupy Wall Street Demonstration hier in den Vereinigten Staaten. Zitat Ende. Und Gorbatschow fährt fort, Zitat, die Welt braucht Ziele, welche Menschen zusammenführen werden. Manche Leute in den Vereinigten Staaten förderten die Idee, ein globales amerikanisches Imperium zu erschaffen. Und dies war von Anfang an ein Fehler. Andere Leute in Amerika denken jetzt über die Zukunft ihres Landes nach. Die großen Banken, die großen Unternehmen zahlen noch immer die gleichen hohen Zuwendungen an ihre Bosse. Gab es für sie jemals eine Krise? Ich glaube, Amerika braucht seine eigene Perestroika. Wir benötigten in unserem eigenen Land Veränderungen. Die Menschen forderten Wandel und sagten, wir können so nicht länger leben, wir können nicht mehr leben wie zuvor. Dies nötigte uns, die Führer des Landes, etwas Gewagtes aufzustellen, uns in Richtung Demokratie und Freiheit zu bewegen und uns Schritt für Schritt in Richtung einer neuen Wirtschaft, in Richtung Marktwirtschaft zu bewegen. Zitat Ende. Er sagt, Amerika, hier repräsentativ für die gesamte westliche Welt, bräuchte seine eigene Perestroika. Danach sagt er, sein Land habe sich im Zuge der Perestroika in Richtung Demokratie und Freiheit, in Richtung einer neuen Wirtschaft, in Richtung Marktwirtschaft bewegt. Ohne an dieser Stelle die Richtigkeit dieser Aussage in Frage zu stellen, lässt sich an ihr seine Vorstellung für die Zukunft des Westens ablesen. Versimpelt gesagt, standen sich im Kalten Krieg die scheinbaren Fronten des freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Westens und des unfreiheitlichen und planwirtschaftlichen Ostens gegenüber. Wenn also die Perestroika des Ostens ein Schritt in Richtung Demokratie und Freiheit, in Richtung einer neuen Wirtschaft, in Richtung Marktwirtschaft bedeutet, dann bedeutet die Perestroika des Westens einen weiteren Schritt in Richtung Planwirtschaft und Unfreiheit. Wir werden auch gleich noch einmal auf Gorbatschow und Perestroika zurückkommen. Vorher aber sehen wir uns eben an, was er noch zu sagen hatte. Er fährt fort. Zitat, mein Freund, der kürzlich verstorbene Papst Johannes Paul II., sagte es am besten. Er sagte, wir brauchen eine neue Weltordnung. Eine, die stabiler, menschlicher und gerechter ist. Andere, ich eingeschlossen, sprachen auch von einer neuen Weltordnung. Aber wir stehen immer noch vor dem Problem gegenüber, eine solche Weltordnung zu bauen. Umweltprobleme, Unterentwicklung und Armut, Lebensmittelknappheit. Alles, weil wir kein System globalen Regierens haben. Wir können die Dinge nicht so belassen, wie sie zuvor waren, wenn wir sehen, dass sich diese Proteste in noch mehr Länder bewegen, dass beinahe alle Länder Zeuge solcher Proteste sind, dass die Menschen Wandel wollen. Wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, diesen Problemen, die von den Protestbewegungen aufgeworfen wurden, werden wir schrittweise unseren Weg in Richtung einer neuen Weltordnung finden. Zitat Ende. Der hier erwähnte Johannes Paul II. War nicht der letzte Papst, der solche Gedanken pflegte. Pünktlich zum 24. Oktober 2011 gab das Päpstliche Konzil für Gerechtigkeit und Frieden eine Meldung mit dem Namen »In Richtung des Reformierens der internationalen Finanz- und Währungssysteme im Kontext globaler öffentlicher Autorität« heraus. Obwohl Titel und das Datum der Veröffentlichung bereits einiges erahnen lassen, lohnt es sich, einen Blick in den Text zu werfen. Unter anderem heißt es dort, Zitat, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verurteilte Paul VI. Bereits klar und prophetisch in seinem enzyklischen Brief Populorum Progressio von 1967 die Gefahren einer wirtschaftlichen Entwicklung in liberalistischen Begriffen erfasst, aufgrund ihrer schädlichen Konsequenzen für Weltgleichgewicht und Frieden. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, aus diesen Gründen sagte Paul VI., dass vollständige und globale Entwicklung der neue Name des Friedens sei. Zitat Ende. Weiter wird in dem Text gesagt, die Verteilung des Reichtums habe sich in vielen Fällen verschlechtert. Weiter, Zitat, die G20-Führer selbst sagten in der Erklärung, die sie 2009 in Pittsburgh verabschiedeten, die Wirtschaftskrise zeigt die Wichtigkeit, eine neue Ära nachhaltiger globaler wirtschaftlicher Aktivität in Verantwortung begründet einzuleiten, Zitat Ende. Und weiterhin heißt es, Zitat, was hat die Welt in eine so dramatische Richtung für ihre Wirtschaft und auch für Frieden getrieben? Zuallererst ein wirtschaftlicher Liberalismus, welcher Regeln und Kontrollen verachtet. Wirtschaftsliberalismus ist ein theoretisches Denksystem, eine Art wirtschaftlicher Apriorismus, der vorgibt, Gesetze wie Märkte funktionieren aus der Theorie abzuleiten, während gewisse Aspekte von Märkten übertrieben werden. Zitat Ende. Entsprechend muss bedauernd festgelegt werden, Zitat, Regulierungen und Kontrollen, wenn sie auch unvollkommen sein mögen, existieren oftmals auf der nationalen und regionalen Ebene, wohingegen es auf der internationalen Ebene schwer ist, solche Kontrollen und Regeln anzuwenden und zu festigen. Die Ungleichheiten und Verzerrungen kapitalistischer Entwicklung sind oft ein Ausdruck nicht nur wirtschaftlichen Liberalismus, sondern auch utilitaristischen Denkens. Johannes der 13. drückte ebenfalls die Hoffnung aus, dass eines Tages eine echte politische Weltautorität geschaffen werde. Zitat Ende. Des Weiteren ist die Rede von einer, Zitat, fairen Verteilung des Wohlstands der Welt, welche auch aus noch nie dagewesenen Formen globaler fiskaler Solidarität stammen könnte. Zitat Ende. Und diesem Gedanken folgend wird noch etwas vielleicht aus dieser Quelle Überraschendes angesprochen. Zitat, auf der regionalen Ebene könnte dieser Prozess damit beginnen, die existierenden Institutionen wie die Europäische Zentralbank zu stärken. Dies würde jedoch nicht nur Reflexion auf der Finanz- und Wirtschaftsebene, sondern vor allem auf der politischen Ebene nötig machen, um die öffentlichen Institutionen zu schaffen, die die Einheit und Beständigkeit gemeinschaftlicher Entscheidungen garantieren werden. Zitat Ende. Es scheint wohl ganz so, als sei Paul der VI. Nicht der einzige Papst gewesen, der klar und prophetisch von wirtschaftlichen Entwicklungen sprach. Was ansonsten auffällt, ist, dass sowohl die Occupy-Bewegung als auch Gorbatschow und der Vatikan im Oktober 2011 verkünden, man müsse, wie sie es ausdrücken, den Menschen ins Zentrum der Wirtschaft stellen. Bei Occupy wird dies so ausgedrückt, Zitat, wir brauchen eine ethische Revolution. Anstatt das Geld über Menschen zu stellen, sollten wir es wieder in unsere Dienste stellen. Zitat Ende. Bei Gorbatschow so. Zitat, wir müssen eine Gesellschaft bauen, wo Menschen im Zentrum stehen. Zitat Ende. Und beim Vatikan, Zitat, um korrekt zu funktionieren, braucht die Wirtschaft Ethik. Und zwar nicht einfach irgendeine, sondern eine, die um den Menschen zentriert ist. Zitat Ende. Alexander Rüstow, einer der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft, hat vor Jahrzehnten formuliert, dass die Wirtschaft, und ich füge hinzu, die Finanzwirtschaft ist ein Teil der Wirtschaft, Dienerin der Menschlichkeit zu sein hat. Gemeint ist scheinbar, dass die Wirtschaft sich nicht an Gewinn orientieren sollte. Im Klartext wird also lediglich weniger Markt und mehr Regulierung gefordert. Wie angekündigt, werden wir uns jetzt noch einmal Gorbatschow und der Perestroika zuwenden. Dafür werden wir zunächst etwas weiter ausholen. Möglicherweise haben Sie schon einmal etwas von der kommunistischen Langzeitstrategie und in dem Zusammenhang auch von einem Mann namens Anatoli Golizin gehört. Besagter Golizin, übrigens ein sowjetischer Überläufer und ehemaliger KGB-Offizier, beschreibt in seinem 1984 erschienenen Buch New Lies for Old diese Langzeitstrategie recht ausführlich. Neben dem Buch als Zusammenfassung hatte er amerikanischen Nachrichtendiensten Memoranda zukommen lassen, welche jedoch erstaunlicherweise scheinbar auf kein allzu großes Interesse stießen. Laut ihm sei die Außenpolitik eher freiheitlicher Länder auf kurze Zeiträume und die nationalen Interessen beschränkt. Zitat, kommunistische Außenpolitik auf der anderen Seite ist global, ideologisch und langfristig und hat das schließliche Ziel der Weltdominanz. Zitat Ende. Seite 6. Des Weiteren schreibt er in seiner einführenden Erklärung, Zitat: Doch die Haupteigenschaft dieses Musters ist die Vorausberechnung angeblicher Spaltung und Krisen in der kommunistischen Welt und die angebliche Entwicklung kommunistischer Staaten in unabhängige, konventionelle Nationalstaaten, welche wie alle anderen in erster Linie durch nationale Interessen motiviert seien. Zitat Ende, Seite 11. Zitat: Die kommunistischen Strategen erkannten an, dass der größte Nachteil des Verfolgens aller Parteien des Blocks einer offenen aggressiven Politik war, dass eine Kombinierung ideologischen Eifers mit monolithischer Einheit die nicht-kommunistische Welt alarmieren und sie zu größerem Zusammenhalt und möglicherweise zu einer drastischen und koordinierten Reaktion auf die kommunistische Bedrohung zwingen würden. Dies würde bestenfalls zu einer Fortführung des Ost-West-Status quo und schlimmstenfalls zu größerem Druck auf die kommunistische Welt von einem Westen, ausgerüstet mit einem überlegenen nuklearen Arsenal führen. Zitat Ende. Seite 36. Der kommunistische Block verlasse sich, laut ihm, auf die Prinzipien der Täuschung, nach der Anleitung der Kriegsführung Sun Tzus. Er sagt sogar, das primäre Geheimnis des Kommunismus sei die Existenz und die Natur der Langzeitblockpolitik und Strategie und die Rolle von Desinformation. Darüber hinaus verfolge der Block stets das Muster eines Drei-Phasen-Plans. Zitat: Die erste Phase ist die Schaffung günstiger Bedingungen zur Implementierung der Strategie. Die zweite ist die Ausnutzung westlichen Missverständnisse der Strategie zur Gewinnung strategischer Vorteile. Der Beginn der dritten und letzten offensiven Phase wird von einer großen Veränderung kommunistischer Taktik in der Vorbereitung auf einen umfassenden Angriff auf den Westen, bei welchem die kommunistische Welt aus den langfristigen strategischen Fehlern des Westens Nutzen zieht, sich vorwärts in Richtung ihres Endziels des globalen Triumphs des internationalen Kommunismus bewegt. Zitat Ende. Seite 89. In seinem zweiten Buch, The Perestroika Deception, fasste die Strategie folgendermaßen zusammen. Zitat: Intern sind die Hauptbestandteile der Langzeitstrategie gewesen, a. stalinistische Praktiken abzuschaffen, vor allem den Gebrauch von Massenunterdrückung und weitere Veränderungen einzuführen, die für eine Erholung von der Krise Mitte der 1950er benötigt wurden. B. Lenins Stil kollegialer Führung innerhalb der kommunistischen Parteien und echte brüderliche Beziehungen zwischen ihnen wiederherzustellen. Und C. sich in der letzten Phase der Strategie auf wirtschaftliche und politische Neustrukturierung und Demokratisierung in der UdSSR und weiteren kommunistischen Ländern vorzubereiten und diese herbeizuführen. Zitat Ende. Seite 54. In New Lies for Old hatte er prognostiziert, dass, Zitat, der Westen akut verwundbar gegenüber den kommenden großen Veränderungen der kommunistischen Taktik in der Endphase ihrer Strategie sei. Zitat Ende. Auf Seite 323. Etwas weiter hinten im Buch erklärt er auch weshalb, zumindest auf Deutschland bezogen. Zitat: Wie werden die westdeutschen Sozialdemokraten reagieren, wenn die kommunistischen Regime ihre Liberalisierung beginnen, indem sie Zugeständnisse bei den Menschenrechten machen, wie beispielsweise Emigration zu vereinfachen, den Dissidenten Straferlass zu gewähren oder die Berliner Mauer zu entfernen? Man kann erwarten, dass sowjetische Einflussagenten sich auf diese Entwicklung stützend aktiver werden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim nächsten Parteitag oder früher Andropow von einem jüngeren Führer ersetzt wird, welcher ein liberaleres Bild hat, der die sogenannte Liberalisierung intensiver fortsetzen wird. Es ist nicht unvorstellbar, dass die Sowjets Zugeständnisse in Bezug auf Afghanistan machen werden, um neue strategische Vorteile zu gewinnen. Zitat Ende. Seite 349 und 50. Am 4. Juli 1984 identifizierte er in einem Memorandum an die CIA den genannten Nachfolger zur Intensivierung der Liberalisierung. Zitat: Zu diesem Zeitpunkt könnten die sowjetischen Strategen den alten Führer, Konstantin Tschernenko, der eigentlich nur ein Aushängeschild ist, durch einen jüngeren sowjetischen Führer ersetzen, der vor einer Weile als sein Nachfolger gewählt wurde, namentlich Kamerad Gorbatschow. Eine seiner Aufgaben wird es sein, die sogenannte Liberalisierung zu implementieren. Zitat Ende. Am 5. Juli 1985 sagte er über Gorbatschow voraus, Zitat, als Präsident wird er seine hohe Stellung benutzen, um sowjetischen Einflussagenten unter den Staatsführern in Europa und der Dritten Welt Anleitung zu geben. Zitat Ende. Und Zitat, die charismatische Persönlichkeit von Gorbatschow könnte eine wichtige Rolle in der Überreaktion der westlichen Medien spielen. Zitat Ende. Darüber hinaus sagt er, dass ein wichtiger Teil der Strategie es sei, ein deutsches Bündnis aus Ost- und Westdeutschland herbeizuführen. Im Winter 1986 schrieb Golizyn noch Folgendes über die Liberalisierung im Ostblock. Zitat, sie könnte schließlich zur Realisierung des Endziels sowjetischer Strategie führen, namentlich der Annäherung des kapitalistischen Westens an den kommunistischen Osten zu sowjetischen Bedingungen und der Schaffung einer Weltregierung als eine Lösung für das Wettrüsten und der nuklearen Konfrontierung. Zitat Ende. Seite 10. Und Zitat, es war zwischen 1958 und 1960, als die kommunistischen Führer die Annäherung neu strukturierter und transformierter kapitalistischer Systeme ins Auge fassten, was schließlich zu einem System von Weltregierung führen würde. Und, Zitat, es war zwischen 1958 und 1960, als die kommunistischen Führer die Annäherung neu strukturierter und transformierter kapitalistischer Systeme ins Auge fassten, was schließlich zu einem System von Weltregierung führen würde. Zitat Ende. Im März 1989 schreibt er, dass die neue Methode, die Perestroika, Zitat, nicht nur als eine Erneuerung der sowjetischen Gesellschaft, sondern als einen globalen strategischen Entwurf für die Neustrukturierung der gesamten kapitalistischen Welt sehe. Zitat Ende. Erinnern Sie sich noch daran, was Gorbatschow noch im Oktober 2011 sagte? Ich glaube, Amerika braucht seine eigene Perestroika. Als Konsequenzen für die USA der eigenen Umstrukturierung benennt Golizyn a. den Einfluss der antikommunistischen politischen Rechten in den amerikanischen politischen Parteien zu neutralisieren und wünschenswerte Bedingungen für einen Sieg der radikalen amerikanischen Linken bei den US-Präsidentschaftswahlen 1992 zu schaffen. Es ist hoffentlich überflüssig zu erwähnen, dass der Sieger der genannten Präsidentschaftswahl der Hardcore-Kommunist Bill Clinton war. Und b. den amerikanischen militärischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Status quo neu zu strukturieren, um der größeren Annäherung des sowjetischen und amerikanischen Systems und der schließlichen Schaffung einer einzigen Weltregierung entgegenzukommen. Zitat Ende. Weiter, Zitat, Georgi Arbatow beschrieb den Prozess als das, Zitat, Entfernen des sowjetischen Feindes aus dem Verstand der Amerikaner. Zitat Ende. Die sowjetischen Medien, die Verbündeten der Sowjets und Einflussagenten werden Antikommunismus und Antikommunisten als Hindernisse der Neustrukturierung, als kalte Krieger und Feinde des Friedens attackieren und versuchen, sie zu isolieren. Sie, also die Antikommunisten, werden als Reaktionäre, Bürokraten mit veralteten Vorstellungen, politische oder religiöse kalte Krieger, Störenfriede oder einfach Faschisten attackiert werden. Der Angriff wird darauf abzielen, sie durch Spott zu neutralisieren und sie zu einer vom Aussterben bedrohten Art zu machen. Zitat Ende. Zitat, es muss aufgedeckt werden, dass Perestroika das Resultat von 30 Jahren Vorbereitung seitens der Kommunistischen Partei, der sowjetischen Regierung und dem KGB unter der Führung des Parteienapparates ist. Dass sie nicht nur sowjetische heimische Erneuerung, sondern eine Strategie zur Umstrukturierung der ganzen Welt ist. Die unheimliche Rolle des KGB als ein Vehikel zur Implementierung dieser Strategie muss erklärt werden. Gorbatschows Ablehnung ideologischer Orthodoxie ist weder ehrlich noch dauernd, sondern ein taktisches Manöver im Zwecke der Strategie. Die Sowjets streben nicht nach echtem, dauerhaftem Entgegenkommen mit den westlichen Demokratien, sondern nach dem endlichen Weltsieg des Kommunismus. Zitat Ende. Golizyn äußert sich auch zum Gebrauch der Menschenrechtsdebatte seitens der Kommunisten. Zitat: Ihr Verständnis des Menschenrechtsproblems fasst die Veränderung zum Wiederbeleben des Klassenkampfes und den Druck, das kapitalistische System im Falle von Wirtschaftsflaute und Massenarbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten oder Europa zu ersetzen oder umzustrukturieren, ins Auge. Ihnen bietet die Menschenrechtsangelegenheit eine Chance, Neustrukturierung in den Vereinigten Staaten und anderswo anzupreisen, sowie die Ersetzung von richtiger durch falscher Demokratie. Zitat Ende. Wenden wir uns jetzt noch einmal den Worten Gorbatschow zu. Und zwar anhand seines Buches Perestroika. Die zweite russische Revolution, eine neue Politik für Europa und die Welt. Seite 26. Arbeiter, Bauern und Intellektuelle, Parteifunktionäre in der Hauptstadt und in den verschiedenen Regionen machten sich ihre Gedanken über die Situation im Land. Man wurde sich zunehmend bewusst, dass es auf diese Weise nicht mehr weitergehen konnte. Bestürzung und Unwille nahmen zu, da die geachteten Werte der Oktoberrevolution und des heroischen Kampfes für den Sozialismus mit Füßen getreten wurden. Was ich dem Leser mit all dem verständlich machen will, ist die Tatsache, dass sich die Kraft für revolutionäre Veränderungen bereits seit einiger Zeit im Volk und in der Partei angesammelt hat. Die Ideen der Perestroika verdanken ihr Entstehen nicht nur praktischem Interesse und pragmatischen Überlegungen, sondern auch der mahnenden Stimme unseres Gewissens und unserer unerschütterlichen Bindung an die Ideale, die wir von der Revolution ererbt haben. Sie sind das Resultat einer theoretischen Suche, die unser Wissen von der Gesellschaft vertieft und uns in der Entschlossenheit bestärkt hat, unseren Weg fortzusetzen. Seite 32. Schon seit langem schätze ich einen Satz Lenins: Sozialismus ist die schöpferische Kraft der Massen. Sozialismus ist kein a priorisches theoretisches Schema, nach dem die Gesellschaft in zwei Gruppen eingeteilt wird: in diejenigen, die Befehle geben, und diejenigen, die sie befolgen. Er sagt hier, Sozialismus sei kein a priorisches theoretisches System. Erinnern wir uns an einen Satz im Bericht des päpstlichen Konzils. Und zwar: Wirtschaftsliberalismus ist ein theoretisches Denksystem, eine Art wirtschaftlicher Apriorismus. Den Einzelnen in alle Prozesse einzubinden, ist der wichtigste Aspekt bei dem, was wir tun. Perestroika soll ein Schmelztiegel für die Gesellschaft und vor allem für den einzelnen Menschen werden. Sie soll zu einer erneuerten Gesellschaft führen. Deshalb ist die Aufgabe, die wir angepackt haben, so wichtig. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber das Ziel ist die Anstrengung wert. Seite 37. Im Westen wird Lenin oft als Verfechter autoritärer Verwaltungsmethoden dargestellt. Diese Betrachtungsweise ist ein Zeichen völliger Unkenntnis der leninschen Ideen und nicht selten sogar ihrer bewussten Verzerrung. In Wahrheit, und jetzt kommt der Satz, den Sie sich unbedingt merken müssen, sind Sozialismus und Demokratie nach Lenin untrennbar. Durch Erlangung demokratischer Freiheiten kommen die werktätigen Massen an die Macht. Wissen Sie noch, wie es in einem Satz zum Aufruf zum 15. Oktober hieß? Sobald wir die Macht zurückerlangen, werden wir die spezifischen Antworten auf unsere Probleme finden. Und nur unter der Bedingung, dass die Demokratie ausgebaut wird, können sie diese Macht auch festigen und verwirklichen. Lenin hat dazu noch einen weiteren bemerkenswerten Gedanken geäußert: Je umfangreicher die Aufgabe und je tiefer die Umgestaltung, die wir vollbringen wollen, desto mehr muss man die Interesse und bewusste Einstellung zu ihr wecken. Muss man immer neue und neue Millionen und Abermillionen von dieser Einstellung überzeugen. Mit anderen Worten: Wenn wir eine radikale und umfassende Umgestaltung in Angriff nehmen, müssen wir das gesamte Potenzial der Demokratie entfalten. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was Sie gerade gehört haben. Seite 41. Und das Bewusstsein dieser Notwendigkeit trat im Herzen unserer Gesellschaft in Erscheinung. Das Wesen der Perestroika liegt in der Tatsache, dass sie Sozialismus und Demokratie miteinander verbindet und das Leninsche Konzept des sozialistischen Aufbaus sowohl in der Theorie als auch in der Praxis wieder einführt. Das ist das Wesen der Perestroika, in dem ihr echter, revolutionärer Geist und allumfassender Charakter gründet. Das Ziel lohnt die Anstrengung, und wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Bemühungen einen wertvollen Beitrag zum sozialen Fortschritt der Menschheit leisten. Seite 43. Mehr Sozialismus bedeutet mehr Demokratie, Offenheit und Kollektivismus im Alltag. Mehr Kultur und Humanität in der Produktion, soziale und persönliche Beziehungen zwischen den Menschen, mehr Würde und Selbstachtung für das Individuum. Mit anderen Worten, es bedeutet mehr von all dem, was das Wesen des Sozialismus ausmacht und seinen theoretischen Grundsätzen innewohnt, die ihn als ein klares sozial-ökonomisches Gefüge charakterisieren. Wir werden uns weiter auf einen besseren Sozialismus zubewegen und nicht von ihm weg. Wir sagen das in aller Aufrichtigkeit und nicht, um unser Volk oder die Welt zu täuschen. Jede Hoffnung, wir würden eine andere, nicht-sozialistische Gesellschaft anstreben und ins andere Lager umschwenken, ist unrealistisch und zwecklos. Die Leute im Westen, die von uns eine Abkehr vom Sozialismus erwarten, werden enttäuscht sein. Es ist höchste Zeit, dass sie das einsehen. Noch wichtiger ist, dass sie die praktischen Beziehungen zur Sowjetunion auf dieser Grundlage ausbauen. Seite 59. Der 27. Parteitag und die Plenarsitzung des Zentralkomitees haben den Weg zu neuem kreativen Denken geebnet und seiner Entwicklung kräftige Impulse gegeben. Es gibt keine revolutionäre Bewegung ohne revolutionäre Theorie. Die marxistische Lehre ist heute relevanter denn je. Seite 62. Gemäß unserer Theorie bedeutet die Revolution Aufbau, aber sie impliziert immer auch Zerstörung. Revolution erfordert die Zerstörung all dessen, was veraltet ist, stagniert und den schnellen Fortschritt behindert. Ohne Zerstörung schafft man keinen Platz für Neues. Perestroika ist also auch die entschiedene und radikale Beseitigung der Hindernisse, die der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung im Weg stehen. Die Beseitigung der veralteten Methoden der Wirtschaftsführung, des Schablonendenkens und des Dogmatismus. Perestroika berührt die Interessen vieler Menschen, die der ganzen Gesellschaft. Und natürlich beschwört Zerstörung Konflikte herauf und provoziert mitunter heftige Zusammenstöße zwischen Alt und Neu. Zwar explodieren keine Bomben und natürlich fliegen auch keine Kugeln, aber diejenigen, die im Weg stehen, leisten Widerstand. Und auch Inaktivität, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit und Misswirtschaft sind als Widerstand einzustufen. Seite 107. Die Presse unterbreitete einige Vorschläge, die unser System sprengten. Da war etwa die Meinung zu hören, wir sollten die Planwirtschaft aufgeben und Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Das können wir allerdings nicht zulassen, weil wir den Sozialismus stärken und nicht durch ein anderes System ersetzen wollen. Was uns vom Westen angeboten wird, von einem anderen Wirtschaftssystem, ist für uns unakzeptabel. Wir sind davon überzeugt, dass der Sozialismus weit mehr erreichen kann als der Kapitalismus, wenn wir tatsächlich das Potenzial des Sozialismus mobilisieren und seinen Grundprinzipien treu bleiben, die menschlichen Interessen voll berücksichtigen und die Vorteile unserer Planwirtschaft nutzen. Denken Sie daran, was wir eben zu der Wirtschaft mit den Menschen im Zentrum gesagt haben. Seite 188. All dies diente der Bestätigung der marxistisch-leninistischen Logik, dass der Imperialismus unausweichlich zur großen bewaffneten Konfrontation führt, die wiederum in einer Reihe von Ländern ganz natürlich ein kritisches Potenzial an sozialer Unzufriedenheit und eine revolutionäre Situation schafft. Daraus leitete sich eine Prognose ab, die in unserem Land lange vertreten wurde. Ein dritter Weltkrieg würde, vom Imperialismus entfesselt, zur neuen sozialen Umwälzung führen, die dem kapitalistischen System endgültig den Garaus machen würden, und dies wäre gleichbedeutend mit einem globalen Frieden. Gorbatschow hat uns gerade unmissverständlich eröffnet, dass Frieden der Tod des kapitalistischen Systems ist. Weltfrieden bedeutet für sie den globalen Sieg des Sozialismus und nichts anderes. Weiter. Als dann aber ein radikaler Wandel der Verhältnisse eintrat und als einziges Ergebnis eines nuklearen Krieges die globale Vernichtung denkbar war, schlossen wir daraus, dass es das Verhältnis von Ursache und Wirkung zwischen Krieg und Revolution nicht mehr gab. Die Aussichten auf sozialen Fortschritt fielen zusammen mit den Aussichten, einen nuklearen Krieg zu verhindern. Auf dem 27. Parteitag der KPdSU haben wir die Themen der Revolution und Krieg dennoch klar voneinander geschieden und aus der Neufassung des Parteiprogramms die folgenden zwei Sätze gestrichen. Sollten die imperialistischen Aggressoren es trotzdem wagen, einen neuen Weltkrieg anzufangen, so werden die Völker nicht länger ein System tolerieren, das sie in verheerende Kriege hineinzieht. Sie werden den Imperialismus hinwegfegen und begraben. Diese Annahme, die theoretisch die Möglichkeit eines neuen Weltkriegs zuließ, wurde entfernt, da sie nicht mit den Realitäten des nuklearen Zeitalters übereinstimmte. Der ökonomische, politische und ideologische Wettbewerb zwischen den kapitalistischen und den sozialistischen Ländern ist unvermeidlich. Er kann und muss jedoch im Rahmen des friedlichen Wettbewerbs gehalten werden, der notwendigerweise auf Kooperation zielt. Es ist Aufgabe der Geschichte, ein Urteil über die Verdienste der jeweiligen Systeme zu fällen. Sie wird ihre Wahl treffen. Soll jede Nation für sich entscheiden, welches System und welche Ideologie besser ist? Soll das Problem im friedlichen Wettbewerb entschieden werden, soll jedes System seine Fähigkeit unter Beweis stellen, die Bedürfnisse und Interessen der Menschen befriedigen zu können. Die Staaten und Völker der Erde sind sehr verschieden, und es ist gut, dass es so ist. Es ist ein Ansporn zum Wettbewerb. Hören Sie jetzt gut zu, damit Sie verstehen, was Sie gerade gehört haben. Versteht man die dialektische Einheit der Gegensätze, so fügt sie sich in das Konzept der friedlichen Koexistenz. Damit sind im groben Umrissen die wichtigsten Schritte des Weges genannt, der uns zu einer neuen Philosophie des Friedens führte und zur Erkenntnis der neuen Dialektik der allgemeinmenschlichen sowie der klassenspezifischen Interessen und Prinzipien unserer modernen Epoche. Bedeutet dies nun, dass wir die klassenbezogene Analyse der Ursachen der nuklearen Bedrohung und anderer globaler Probleme aufgegeben haben? Nein. Es wäre falsch, die Kräfte der in der internationalen Arena agierenden heterogenen Klassen zu ignorieren oder den Einfluss von Klassengegensätzen auf internationale Angelegenheiten und Lösungsversuche anderer Aufgaben der Menschheit zu übersehen. Seite 203. Ich glaube, dass der neue Stil in den internationalen Beziehungen es erforderlich macht, den Rahmen ihrer Abwicklung weit über die Grenzen des diplomatischen Verkehrs im inneren Sinn hinaus auszudehnen. Neben Regierungen werden in zunehmendem Maße Parlamente zu aktiven Mitgestaltern internationaler Kontakte. Das ist eine ermutigende Entwicklung, die auf eine Tendenz zu verstärkter Demokratie in internationalen Beziehungen hindeutet. Das Eindringen der öffentlichen Meinung und internationaler und nationaler öffentlicher Organisationen auf breiter Front in diese Domäne ist ein Zeichen unserer Zeit. Seite 207. Als wir den Weg der Perestroika einschlugen, gingen wir von der Annahme aus, dass eine Umgestaltung machbar sei und auch in Zukunft erfolgreich sein würde. Anliegen des ganzen sowjetischen Volkes bei dieser Umgestaltung ist die Stärkung des Sozialismus insgesamt, die unsere Gesellschaft auf eine qualitativ neue Ebene bringen soll. Das ist der erste Aspekt. Seite 210. In harten und zeitweise bitteren Prüfungen haben die sozialistischen Länder Erfahrungen bei der Durchführung der sozialistischen Umgestaltung gesammelt. Die praktische und theoretische Arbeit der herrschenden kommunistischen Parteien hat schrittweise zu einer umfassenderen und genaueren Vorstellung von den Methoden, Mitteln und Wegen der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft geführt. Marx, Engels und Lenin, die die theoretischen Prinzipien begründeten, auf denen das Konzept des Sozialismus beruht, haben nicht versucht, ein detailliertes Bild der zukünftigen Gesellschaft zu entwerfen. Das ist auch kaum möglich. Das Bild erhielt seine Konturen erst aufgrund der revolutionären schöpferischen Arbeit aller sozialistischen Staaten. Und es ist immer noch im Entstehen begriffen. Auch in den Beziehungen der sozialistischen Staaten untereinander kam es zu ernstzunehmenden Stockungen. Besonders schwerwiegend waren der Abbruch der freundschaftlichen Beziehungen der UdSSR mit Jugoslawien, mit der Volksrepublik China und mit Albanien. Erinnern Sie sich, was Golizin hierzu sagte? Weiter, es gab genug bittere Lektionen zu lernen, aber die Kommunisten sind lernfähig. Wir, also die Kommunisten, lernen auch heute immer noch dazu. Gorbatschow gibt also offen zu, dass er immer noch ein Kommunist ist. Seite 219. In der gegenwärtigen Phase der Geschichte, die in Wirklichkeit ein Wendepunkt ist, sind sich die herrschenden Parteien der sozialistischen Länder ihrer großen nationalen und internationalen Verantwortung voll bewusst und halten beständig nach neuen Wegen Ausschau, die soziale Entwicklung zu beschleunigen. Die Ausrichtung auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, die kreativen Bestrebungen des Volkes und die Entwicklung der Demokratie garantieren, dass der Sozialismus in der kommenden Zeit die in ihm angelegten Möglichkeiten, ganz im Gegensatz zu den Prophezeiungen seiner Gegner, noch voller entfalten wird. Revolutionäre Veränderungen sind im Begriff, zu einem unabtrennbaren Bestandteil der weiten Welt zu werden. Ich meine natürlich der weiten sozialistischen Welt. Sie kommen langsam in Schwung. Das gilt für die sozialistischen Länder, ist darüber hinaus aber auch ein Beitrag zum Fortschritt der Weltzivilisation. Seite 250. Der Sozialismus markierte einen drastischen Wendepunkt in der jahrhundertealten Geschichte dieses Teils der Welt. Die Niederschlagung des Faschismus und der Sieg der sozialistischen Revolution in den Ländern Osteuropas schufen auf dem Kontinent eine neue Situation. Es entstand eine gewaltige Kraft, die sich daran machte, die endlose Kette bewaffneter Konflikte zu sprengen. Und nun sind die Menschen in Europa bereits in das fünfte Jahrzehnt ohne Krieg eingetreten. Wissen Sie noch, was Frieden bedeutet? Der Sieg des Sozialismus. Gorbatschow bestätigt es hier noch einmal. Dank der Oktoberrevolution habe es in Europa keinen Krieg mehr gegeben. Denn, liebe Freunde, der Euro ist weit mehr als eine Währung. Er ist das Symbol der europäischen Einigung. Er ist das Symbol inzwischen geworden für ein halbes Jahrhundert Frieden. Der Impuls, der von der viel zitierten Konferenz in Finnlands Hauptstadt ausging, begann unter dem Druck der Angst vor einem erneuten Kalten Krieg zu schwinden. Es ist viel über die Gründe dafür spekuliert worden, aber das gehört jetzt nicht hierher. Auf dem Weg der Selbstkritik will ich nur einen solchen Grund nennen. Die Schwächung der wirtschaftlichen Lage des Sozialismus, die wir Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre geduldet haben. Auf der anderen Seite beweist dies einmal mehr, dass es dem Sozialismus zufällt, die entscheidende Rolle zu spielen, wenn es darum geht, die Gegner der Entspannung gefügig zu machen und die Beziehungen zwischen allen europäischen Staaten zu normalisieren, damit aus ihnen gute Nachbarn werden. Sobald der sozialistische Einfluss nachlässt, kommt es verstärkt zu militaristischen und machtpolitischen Bestrebungen. Seite 257. Das wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Potenzial Europas ist gewaltig. Es ist zwar verzettelt und die Kraft der Abstoßung zwischen Ost und West ist größer als die Anziehungskraft. Dennoch sind der gegenwärtige Stand der Dinge in wirtschaftlicher Hinsicht sowohl im Westen als auch im Osten sowie die realen Aussichten so, dass sie es durchaus ermöglichen, einen Weg für eine Verknüpfung von ökonomischen Prozessen in beiden Teilen Europas zum Wohle aller zu finden. Ich gebe offen zu, dass wir froh darüber sind, dass die Idee von einem gemeinsamen europäischen Haus bei prominenten Persönlichkeiten der Politik und des öffentlichen Lebens nicht nur im Osten, sondern auch im Westen auf Verständnis stößt, diejenigen eingeschlossen, deren politische Ansichten von den unsrigen weit entfernt sind. So hat beispielsweise der bundesdeutsche Außenminister Genscher die Bereitschaft signalisiert, Zitat, die Konzeption eines gemeinsamen europäischen Hauses zu akzeptieren, um mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten, um es tatsächlich zu einem gemeinsamen Haus zu machen, Zitat Ende. Der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der italienische Außenminister Giulio Andreotti und andere führende Politiker haben sich mir gegenüber in der gleichen Weise geäußert. Dies bedeutet, dass das Bewusstsein einer gemeinsamen europäischen Kultur, der gegenseitigen Bindung und der gegenseitigen Abhängigkeit der Geschicke aller Länder des Kontinents sowie der Notwendigkeit der Zusammenarbeit noch nicht verloren gegangen ist. Seite 272. Unsere Idee von einem gemeinsamen europäischen Haus zielt sicherlich nicht darauf ab, jemanden den Eintritt zu verwehren. Natürlich hätten wir es nicht gerne, wenn jemand die Türen des europäischen Hauses einträte und in irgendeiner Wohnung am oberen Ende des Tisches Platz nehme. Doch das ist Sache des jeweiligen Wohnungseigentümers. In der Vergangenheit haben die sozialistischen Länder positiv auf die Teilnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas an den Verhandlungen von Helsinki reagiert. Beachten Sie hier, dass er gesagt hat, unsere Idee von einem gemeinsamen europäischen Haus. Also die Idee der Sowjets. Seite 285. Ihr könnt auch unsere Zeitung lesen. Ihr werdet darin Kritiken, Analysen, Beurteilungen und Bewertungen zur Regierungspolitik, zu Erklärungen und zu Aktionen einzelner Gruppierungen finden. Doch nie werden Amerika oder Amerikaner auf respektlose Weise erwähnt. Also, wenn die Roten kommen, dann kommen sie zusammen mit euch die gemeinsame Straße der Menschheit entlang. Seite 291. Es ist eine neue Art des politischen Denkens notwendig, dass der Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit und der Einsicht entspringt, dass die Zivilisation überleben muss. Wenn wir die Kriterien dieses neuen Denkens verstehen, dann werden wir zu richtigen Entscheidungen über globale Fragen gelangen. Wenn führende Politiker diesen Standpunkt erkennen und ihn in die Tat umsetzen, wird dies ein großer Sieg der Vernunft sein. So, holen wir jetzt noch kurz einmal etwas weiter aus. Am 24. Oktober 1945 wurden, wie Sie hoffentlich wissen, dann schließlich die Vereinten Nationen gegründet, um für Frieden in der Welt zu sorgen. Erinnern wir uns dran, was Gorbatschow über Frieden sagte. Frieden bedeutet für sie, also die Kommunisten, die Sozialisten, die Revolutionäre, den weltweiten Sieg des Sozialismus. Die UN-Charta ist beinahe deckungsgleich mit den alten Sowjetverfassungen, wie ich auch bereits an anderer Stelle dargelegt habe. Wenn man sich allerdings vergegenwärtigt, dass die Führung der Dumbarton Oaks Conference, bei der die Charta geschrieben wurde, in dem sowjetischen Spion Elgar Hiss bestand, sollte diese Feststellung auch kaum verwundern. Wie mittlerweile herausgestellt worden sein sollte, ist es die Agenda, den Westen und den Osten, sprich den Kapitalismus und den Kommunismus, immer weiter aneinander anzunähern und sich schließlich miteinander zu verschmelzen, was einen internationalen Sozialismus hervorbringen soll. Wir befinden uns derzeit in den allerletzten Zügen dieses Plans. Zuvor steht noch ein völliger Wirtschaftskollaps bevor. In erster Linie damit erkannt werden wird, dass das angeblich kapitalistische System nicht funktioniere. Neben vielen anderen bestätigten dies sowohl Galizien als auch Occupy. Die Bevölkerung selbst soll nach dem Wandel schreien und ihn fordern. Die Veröffentlichung des päpstlichen Konzils für Gerechtigkeit und Frieden vom 24. Oktober 2011 besagte, dass, Zitat, die Krise zu einer Gelegenheit für Einsicht, Zitat Ende, werde, mit welcher man, Zitat, eine neue Vision für die Zukunft formen, Zitat Ende, könne. Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance als der Nationalstaat. Der ist vor 100 Jahren in seinem Regelungsmonopol an seine Grenzen gestoßen und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Oh. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. In einem Dokument des Komitees für unamerikanische Aktivitäten vom 21. Januar 1958 ist bereits Folgendes festgehalten. Zitat, wirtschaftliche und psychologische Waffen eher als der Start des Dritten Weltkriegs beinhaltet das derzeitige kommunistische Programm für die Welteroberung. Zitat Ende. Der amerikanische Kongressbericht vom 10. Januar 1963 nennt als 11. Punkt der derzeitigen kommunistischen Ziele, Zitat, die UN als die einzige Hoffnung der Menschheit zu bewerben. Wenn ihre Charta umgeschrieben wird, fordert, dass sie als eine Weltregierung mit ihren eigenen unabhängigen Streitkräften eingesetzt wird. Manche kommunistischen Führer glauben, dass die Welt so leicht von den UN übernommen werden kann wie von Moskau. Zitat Ende. Die damaligen Mitglieder des Kongresses hatten offensichtlich tragischerweise nicht realisiert, dass weite Teile der eigenen Regierung und Geheimdienste selbst am gleichen Plan arbeiteten. Bereits im Mai des vorangegangenen Jahres, 1962, hatte beispielsweise die United States Arms Control and Disarmament Agency ein Dokument mit dem Titel Blueprint for the Peace Race, Entwurf grundlegender Maßnahmen eines Abkommens über generelle und vollständige Abrüstung in einer friedlichen Welt herausgegeben, in der exakt der in Punkt 11 des Berichts angeführte Plan beschrieben wird. Es soll jedoch bei der Bevölkerung der Eindruck entstehen, die profitgierigen kapitalistischen Nationen würden aufrüsten und in der Welt Krieg verursachen, damit es nach Marktregulierung und Abrüstung schreit. Es schreien die NATO-Minister, hört, hört ihr es nicht? Ihr Schreien ist nicht mehr Geflüster, hört, ja hört ihr es nicht? Sie schreien nach Profit ihrer Kriegsindustrie und rüsten zum Kreuzzug erneut wie noch nie. Ihr Heer steht bereit für die Aggression gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, fester die Waffen, euch ist es heilige Pflicht, dass sie die Verbrecher verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Euch ist der Sozialismus Weltmacht, euch stehen die Völker nicht mehr allein. Man müsse über eine globale Autorität, die Vereinten Nationen, dafür sorgen, dass Abrüstungsabkommen eingehalten und der Frieden bewahrt wird. In der russisch-chinesischen gemeinsamen Erklärung über eine multipolare Welt und die Etablierung einer neuen internationalen Ordnung wird ebenfalls eine Reduktion der Streitkräfte von Nationen gefordert und es heißt auch unter anderem, Zitat, die Parteien, also Russland und China, vertreten die Ansicht, dass die Rolle der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates gestärkt werden muss. Und sie erkennen in hohem Maße die Bemühungen der Vereinten Nationen an, Weltfrieden und Sicherheit zu erhalten. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, die Etablierung einer friedlichen, stabilen, gerechten und rationalen neuen internationalen und politischen Ordnung wird zu einem dringenden Bedürfnis in den Zeiten imperativer historischer Entwicklung. Zitat Ende. Die Menschheit befinde sich auf der Schwelle zu einer neuen Ära. Laut Golizin ist das Problem, dass, Zitat, westliche politische Entscheidungsträger versagt haben, zu begreifen, dass sowjetischer reformierter Sozialismus mit menschlichem Antlitz eine erheblichere Bedrohung ist als groteske stalinistische Brutalität. Zitat Ende. Man berechne im Westen nicht mit ein, Zitat, dass die Sowjets bereits ihre politische Offensive losgelassen haben und dass ihr strategisches Ziel nicht nur ein reformiertes kommunistisches System in Osteuropa, sondern auch die Einführung neuer umstrukturierter Systeme in Westeuropa, indem man die europäische Gemeinschaft als ein Vehikel benutzt sei. Zitat Ende. Natürlich führt man das alles am besten weltweit ein, aber meine Damen und Herren, das darf nicht, die Forderung, das muss alles weltweit eingeführt werden, darf nicht zur Ausrede verkommen, dass wir es auf die Lösung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Und deswegen fangen wir eben notfalls in Europa und wenn es in Europa nicht geht, auch in der Eurozone und wenn es möglich ist, notfalls auch national an. Und ich sage es direkt, das gilt auch für die Finanztransaktionssteuer. Und weiter, Zitat, zu spät wird realisiert werden, dass es keine gleichbedeutenden Reduktionen in der Kraft und Effektivität der russischen und chinesischen Streitkräfte oder ihrer Nachrichten- und Sicherheitsdienste gab. Ein echter Rückschlag im Machtausgleich zugunsten einer chinesisch-sowjetischen Allianz gegenüber der freien Welt wird stattgefunden haben. Den Russen und Chinesen einen überwiegenden Anteil in der Einsetzung des neuen Weltregierungssystems gebend und den Westen mit kaum einer Wahl lassend, als mit ihnen beim Entwerfen der neuen Weltgesellschaftsordnung zu konkurrieren. Zitat Ende. Und wenn wir mit einberechnen, wie freiheitlich die politische Ausrichtung der westlichen Welt heute ist, brauchen wir nicht allzu viel Fantasie, um uns diese neue Weltgesellschaftsordnung, die Weltregierung, vorzustellen. Und wenn wir uns dann die Vereinten Nationen ansehen, brauchen wir überhaupt nicht mehr zu spekulieren. Die Langzeitstrategie muss verstanden werden. Golizin schreibt, Zitat, sie, die Strategie, hat ihre These, das stalinistische Regime, ihre Antithese, Kritik und Ablehnung des stalinistischen Regimes und ihre Synthese, ein neues, reformiertes Modell, welches die Perestroika entworfen ist, zu schaffen und welches das Produkt der Annäherung, das Zusammenkommen der zwei Gegensätze ist. Die Dialektik und Logik der Strategie zu verstehen, ist ausschlaggebend für Vorhersagen. Es befähigt einen zu sehen, wie die Situation in einer Phase sich in der nächsten Phase entwickeln wird. Zitat Ende. Und dann erklärt er, Zitat, die Tatsache, dass die Berliner Mauer zu der Zeit gebaut wurde, als die Strategie angenommen wurde, war eine ausreichende Grundlage für die Vorhersage, dass sie wieder abgerissen würde in der letzten Phase der Strategie. Der sowjetische Parteienapparat wird ein wahrer Generalstab für die Weltrevolution werden, welche durch die Strategie der Perestroika ausgetragen werden soll. Zitat Ende. Zitat, man kann erwarten, dass der KGB in eine neue Organisation mit einem westlicheren Namen umgeformt werden wird. Die Neuorganisation wird als eine Reduktion der Rolle des Dienstes in der sowjetischen Gesellschaft präsentiert werden. Doch aufgrund der entscheidenden Rolle des KGBs beim Vorantreiben der Perestroika intern und auswärtig, sollte die Neuorganisation nicht als eine Herabstufung angesehen werden. Genauso wie Dzerzhinskis verhasste Checker in die mächtigere GPU verwandelt wurde, so wird die Nachfolgeorganisation des KGB mächtiger als ihr Vorgänger sein. Zitat Ende. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass diese Vorhersage eingetroffen ist. Der KGB löste sich in die beiden neuen Organisationen, FSB und SWR, auf. Und wenn wir uns einmal die Insignien des KGB und des FSB ansehen, merken wir, dass sie beinahe identisch aussehen. Abgesehen von dem neuen Wappen befindet sich nur das Schwert beim KGB vor und beim FSB hinter dem Schild. Ohne großartige Spekulationen anstellen zu wollen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Macht beim KGB offen nach außen getragen wurde und beim FSB eher verdeckt ist. Weiter schreibt er, Zitat, das sowjetische Imperium wird nicht als Resultat nationaler Unruhen zerfallen. Die Partei wird eine stärkere Föderation kreieren, welche in voller Kontrolle der Außenpolitik, Verteidigung und Sicherheit sein wird, aber in den nationalen Republiken Autonomie bieten wird, ihre eigenen lokalen Angelegenheiten zu regeln. Zitat Ende. Über die gleichzeitige Umstrukturierung in Westeuropa schreibt er, Zitat, Perestroika in der EU der SSR und Osteuropa wird von einer entschlossenen sowjetischen politischen und diplomatischen Offensive, um Strukturierung in Westeuropa einzuführen, begleitet werden. Gorbatschow und osteuropäische Führer werden versuchen, die derzeitige Entspannung zu enger wirtschaftlicher, militärischer, politischer, kultureller und wissenschaftlicher Kooperation zu entwickeln, um ein Europa zu schaffen. Ostdeutschland wird eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung Westeuropas und speziell Westdeutschlands spielen. Die Ernennung Valentin Fallins, einem führenden sowjetischen Experten für Deutschland, zum Kopf der Abteilung für internationale Beziehungen des Zentralkomitees, weist darauf hin, dass die Sowjets sich für eine ostdeutsche Initiative vorbereiten und auf diese setzen. Diesmal kann man erwarten, dass die Sowjets die Berliner Mauer entfernen. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihre Strategen realisieren, dass sie unfähig sein werden, mit der Strategie der Umstrukturierung in Europa fortzufahren, ohne Entfernen der Berliner Mauer. Genauso wie sie unfähig waren, fortzufahren, ohne einen sowjetischen Auszug aus Afghanistan. Zitat Ende. Das Verdienst der Generation von Helmut Kohl war es, die Einheit unseres Vaterlandes zu vollenden, den Kalten Krieg zu überwinden. Und Helmut Kohl hat dabei immer wieder uns gesagt, und er hat recht, die Einheit Deutschlands und Europas sind zwei Seiten einer Medaille. Weiter, Zitat, die sowjetische Strategie der Umstrukturierung ist nicht umkehrbar, aber Gorbatschow ist austauschbar. Weil Gorbatschow zum Ausführen der letzten Phase der Strategie ausgewählt wurde, sollte man nicht die Möglichkeit ausschließen, dass er durch einen anderen Führer ersetzt wird. Seine Ersetzung könnte stattfinden, wenn die Anforderungen der Strategie eine Veränderung in Richtung härtere Linie oder Konfrontation mit den Vereinigten Staaten fordern sollten. Oder wenn er in seiner Aufgabe scheitern sollte. Er könnte von einem Konservativen vom Typ Ligatschows oder von einem Liberalen vom Typ Jelzins ersetzt werden. Zitat Ende. Zitat: Die sowjetischen Strategen glauben, dass eine wirtschaftliche Depression in den Vereinigten Staaten noch günstigere Bedingungen für die Ausführung ihrer Strategie bieten würde. In diesem Fall würden die Sowjets und ihre Verbündeten die Doktrin zum Klassenkampf verändern und versuchen, die westlichen Nationen in groben Klassenlinien zu teilen. Zitat Ende. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Am 24. Oktober 1929 beginnt der Einbruch des Aktienmarktes am sogenannten Schwarzen Donnerstag, was den Beginn der Weltwirtschaftskrise bedeutet. Am 24. Oktober 2008, am blutigen Freitag, hatten viele Börsen den stärksten Rückgang in ihrer Geschichte. Im Oktober 2011 gibt es weltweit Proteste, bei denen die globale Abschaffung des Kapitalismus und die Einführung eines neuen Systems gefordert wird. Es würde mich kaum verwundern, wenn auch der Oktober dieses Jahr einige Überraschungen für uns bereithalten würde. Die Langzeitstrategie ist noch lang nicht an ihrem Ende angelangt und die Protestbewegungen sind gerade mal an ihrem Anfang. Fragen wir doch einfach den Experten. Natürlich müssen wir die Besorgnisse der Menschen, die, wie heißt die Bewegung jetzt, Occupy, dass diese Bewegung am Anfang ist und nicht am Ende. Und dass sie die grundsätzliche Legitimation marktwirtschaftlicher Ordnungen und wahrscheinlich auch demokratischer Ordnungen in Frage stellen wird. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, überzeugende Antworten zu geben, um genau diese empfundenen Legitimationsdefizite auch ein Stück weit zu bekämpfen. Ich will Ihnen auch die folgenden Aussagen Golizins vom März 1989 nicht vorenthalten. Zitat: Die letzte Phase der Umstrukturierung in den Vereinigten Staaten und Westeuropa würde nicht nur von der physischen Beseitigung der politischen, militärischen, finanziellen und religiösen Eliten begleitet werden. Blut würde vergossen werden und politische Umerziehungslager würden eingeführt werden. Die Kommunisten würden nicht zögern, die Massenunterdrückung ihrer Revolution von 1917, der sowjetischen Besatzung Osteuropas im Zweiten Weltkrieg oder des chinesisch-kommunistischen Sieges von 1949 zu wiederholen. Dieses Mal würden sie auf Massenunterdrückung zurückgreifen, um jeder Möglichkeit von Revolte der Besiegten vorzubeugen und ihren Sieg endgültig zu machen. Zitat Ende. Zitat: Die Zusammenführung wird von Blutbädern und Umerziehungslagern in Westeuropa und den Vereinigten Staaten begleitet werden. Die sowjetischen Strategen verlassen sich auf eine wirtschaftliche Depression in den Vereinigten Staaten und sehen vor, ihr reformiertes Modell des Sozialismus mit menschlichem Antlitz als eine Alternative zu dem amerikanischen System während der Depression einzuführen. Und nebenbei, das Gleiche kann auch für Westeuropa gesagt werden. All diese Punkte müssen öffentlich gemacht werden. Die dringende Notwendigkeit, die Strategie der Perestroika zu entlarven, wird unter anderem von den folgenden Faktoren diktiert. Erstens, der antiwestliche Charakter der Perestroika wird von westlichen politischen Entscheidungsträgern, Eliten oder der generellen Öffentlichkeit nicht verstanden. Zweitens, die Amerikaner und in noch größerem Maße die Europäer sind euphorisch über Gorbatschow und die sowjetische Perestroika als Resultat dramatischer Veränderungen in der UdSSR und der Unterstützung Gorbatschows durch westliche Führer. Drittens, Gorbatschow hat die politische Initiative ergriffen und verfolgt aktiv eine Offensive, um die Strategien Ost- und Westeuropa und den USA einzuführen. Viertens, die sowjetischen Nachrichten- und Sicherheitsdienste und ihre Einflussagenten in der UdSSR und dem Westen nutzen westliche Euphorie aus, um westliche Strategien und die westliche öffentliche Meinung im Interesse ihrer Strategie zu formen und zu beeinflussen. Zitat Ende. Und bedenken Sie, dass diese Punkte aus dem Jahr 1989 stammen und die Strategie mittlerweile 20 Jahre fortgeschritten ist. Wir sehen derzeit den Verfall des alten Systems, aus dessen Asche die neue Welt erstehen wird. Und der dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Musik, der rote Soldat haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober